Abschnitt 31 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel. Bereits seit dem Tage vor unserem Eintreffen in Julesburg hatten sich gewiss und wahrhaftig 2/3 dessen, was Kutscher und Kondukteur sprachen, mit Slade beschäftigt. Um nun dem Leser ein deutliches Bild von einem Desperado des Felsengebirges auf der höchsten Stufe seiner Entwicklung zu verschaffen, will ich die ganze Masse von Geschichten, die bei der Überlandpost über denselben im Umlauf sind, im Nachstehenden zu einer zusammenhängenden Erzählung zusammenfassen. Slade stammte aus Illinois, von achtbaren Eltern. Mit ungefähr 26 Jahren erschlug er jemand im Streite und floh aus dem Land. In St. Joseph im Staat Missouri entschloss er sich einem der ersten Auswandererzüge nach Kalifornien an und wurde mit dessen Führung betraut. Eines Tages bekam er auf der Prärie einen heftigen Zank mit einem seiner Fuhrleute und beide zogen den Revolver heraus. Der Fuhrmann war jedoch der flinkere Künstler und hatte den Hahn an seiner Waffe zuerst gespannt. Deshalb meinte Slade, es sei doch nicht der Mühe wert, einander wegen einer solchen Kleinigkeit die Hälse zu brechen und schlug vor, die Pistolen wegzuwerfen und den Streit mit den Fäusten auszumachen. Arglos ging der Fuhrmann darauf ein und ließ seine Pistole fallen, worauf ihn Slade unter höhnischem Lachen über seine Einfalt einfach über den Haufen schoss. Er machte sich daraufhin flüchtig und führte eine Zeit lang ein wildes Leben, das er zur Hälfte mit Indianerkämpfen und zur anderen Hälfte mit dem Bestreben zubrachte, einem Gerichtsbeamten des Staates Illinois auszuweichen, der behufs seiner Festnahme wegen seiner ersten Mordtat gegen ihn ausgesandt worden war. Damals soll er in einem Kampfe mit Indianern 3 Wilde mit eigener Hand getötet und nachher deren abgeschnittene Ohren dem Häuptling des Stammes mit seinen Grüßen überschickt haben. Bald stand Slade allenthalben im Rufe furchtloser Entschlossenheit und dieses Verdienst war hinreichend, um ihm die wichtige Stelle eines Abteilungsagenten bei der Überlandpost in Julesburg als Nachfolger eines gewissen Jules zu verschaffen, der seine Entlassung erhielt. Kurz zuvor war es häufig vorgekommen, dass der Gesellschaft Pferde gestohlen und Kutschen aufgehalten wurden, und zwar durch Banden flüchtiger Verbrecher, denen der Gedanke, es könnte jemand so tollkühn sein wollen, derlei Missetaten zu ahnden, stets nur ein höhnisches Lachen entlockte. Slade ahndete dieselben unverzüglich. Das Gesindel hatte bald herausgefunden, dass Slade ein Mann war, der sich vor nichts fürchtete, was da atmete. Wer sich gegen Gesetz und Ordnung verging, mit dem machte er kurzen Prozess. Das Ergebnis war, dass kein Aufenthalt bei den Postfahrten mehr vorkam, dass das Eigentum der Gesellschaft unangetastet blieb und dass Slades Kutschen stets ohne Störung rechtzeitig eintrafen, einerlei was dabei vorkam und wer dabei Schaden hatte. Allerdings, um diese heilsame Veränderung zu Wege zu bringen, musste Slade ein paar Menschen aus der Welt schaffen. Die einen behaupten 3, andere 4, wieder andere 6. Aber das war ein Verlust, bei dem die Welt nur gewann. Die erste erhebliche Schwierigkeit hatte er mit dem Ex-Agenten Jules, der selbst im Rufe eines gewissenlosen, verzweifelten Menschen stand. Derselbe hatte auf Slade, der ihn um seine Stelle gebracht, einen tödlichen Hass geworfen und wartete nur auf eine schickliche Gelegenheit, um sich an diesem zu reiben. Endlich lauerte er ihm hinter einer Ladentür auf und jagte ihm einen Flintenschuss in den Unterleib. Allein Slade brachte ihn durch ein paar wohlgezielte Schüsse aus seinem historischen Revolver gleichfalls zu Fall. Jules, der zuerst wieder genas, zog sich ins Gebirge zurück, um dort in Sicherheit Kräfte für den Tag der endgültigen Abrechnung zu sammeln. Nach Jahr und Tag gelang es Slades Myrmidonen, Jules in einem seiner Felsenschlupfwinkel aufzutreiben und gefesselt seinem Todfeind in die Hände zu liefern, der ihn mit teuflischem Behagen langsam abschlachtete. Inzwischen war Slade, nachdem die Gesellschaft sich überzeugt, dass seine energische Verwaltung auf einer der schlimmsten Strecken ihrer Route Frieden und Ordnung wiederhergestellt hatte, an die Rocky Ridge Division im Felsengebirge versetzt worden. Man wollte sehen, ob er imstande sein würde, hier ein kleines Wunderwerk zu verrichten. Diese Strecke war nämlich das reinste Paradies der Gesetzverächter und Desperados. Hier bestand auch nicht der leiseste Schatten von Gesetz und Recht. Gewalt war an der Tagesordnung, Stärke die einzige anerkannte Macht. Die allergewöhnlichsten Missverständnisse wurden auf der Stelle mit Pistole und Messer ausgemacht. Mordtaten kamen am hellen Tage und zwar recht häufig vor, ohne dass es einem Menschen einfiel, sich darum zu kümmern. Man ging davon aus, dass die Leute, wenn sie einander umbringen, ihre eigenen guten Gründe dazu haben. Eine Einmischung Dritter in die Sache würde als Taktlosigkeit erschienen sein. Alles, was die Etikette von Rocky Ridge vom Augenzeugen einer Mordtat verlangte, war, dass derselbe dem Herrn Mörder sein Opfer begraben half. Andernfalls würde man seiner Ungefälligkeit beim ersten Anlass gedacht haben, wo er selber jemand umgebracht hatte und nachbarlichen Beistand zu dessen Beerdigung bedurfte. In aller Ruhe und Gemütlichkeit schlug Slade seinen Wohnsitz inmitten dieses Bienenstockes von Pferdedieben und Banditen auf. Und gleich das allererste Mal, wo einer derselben sein unverschämtes Maul in seiner Gegenwart laufen ließ, schoss er ihn nieder. Er begann eine Razzia gegen das gesetzlose Gesindel und in merkwürdig kurzer Zeit hatte er den Beraubungen des Eigentums der Gesellschaft Einhalt getan, eine große Zahl gestohlener Pferde zurückerobert, mehrere der schlimmsten Desperados der Gegend aus der Welt geschafft und sich bei den übrigen ein so furchtbares Ansehen errungen, dass sie Achtung, Bewunderung, Furcht für ihn empfanden und ihm Gehorsam leisteten. Er brachte denselben Umschwung in den Verhältnissen der Gemeinschaft zuwege, der seine Verwaltung in Overland City gekennzeichnet hatte. Zwei Burschen, die sich im Eigentum der Gesellschaft vergriffen hatten, fing er ein und hängte sie mit eigener Hand. Er war oberster Richter in seinem Bezirk und zugleich Schwurgericht und Scharfrichter. Und zwar nicht nur in Fällen, die seine Brotherren betrafen, sondern auch in Sachen durchziehender Auswanderer. Im Schießen mit seinem Matrosenrevolver tat es niemand Slade gleich. Wie die Sage erzählt, sah er eines Morgens in Rocky Ridge, als er eben recht gut aufgelegt war, einen Mann daherkommen, der ihm einige Tage vorher zu nahe getreten war. Er zog seinen Revolver mit den Worten: »Meine Herren, ein Schuss auf gut 20 Schritt. Ich halte auf den dritten Rockknopf.« Und er traf den Knopf zur Bewunderung aller Umstehenden. Diese gingen denn auch sämtlich mit zur Leiche. Einmal fiel Slade in die Hände einer Bande, die sich zusammengetan hatte, um ihn zu lynchen. Er wurde entwaffnet und in einem starken Blockhause bewacht. Da überredete er seine Feinde, seine Frau holen zu lassen, um sie noch ein letztes Mal zu sehen. Sie war ein tapferes, mutiges Weib und ihm unbedingt ergeben. Sofort warf sie sich auf ein Pferd und ritt davon auf Leben und Tod. Man ließ sie undurchsucht zu ihm hinein, und ehe man noch die Tür zu schließen vermochte, hatte sie ein paar Pistolen hervorgeholt, unter deren Schutz sie samt ihrem Herrn Gemahl siegreich heraustrank, worauf sie beide unter lebhaftem Feuer ihre Pferde bestiegen und unverletzt davonsprengten. Fahrplanmäßig waren wir indes bei einer Poststation angerasselt und ließen uns mit einer halbwilden Gesellschaft bewaffneter, bärtiger Gebirgsbewohner, Bauern und Stationsleute zum Frühstück nieder. Nirgends noch hatten wir einen so anständigen, ruhigen und freundlichen Beamten auf unserer ganzen Reise getroffen, wie den, der hier am Tische oben ansaß, Schulter an Schulter neben mir. Wer beschreibt mein Staunen und mein Entsetzen, als ich ihn Slade nennen hörte? Hier saß der Romanheld und ich ihm gegenüber, Aug in Auge. Ich sah ihn, berührte ihn, trank sozusagen mit ihm aus einem Glase. Da, dicht neben mir saß der Menschenfresser, der in Gefechten, bei Raufereien und sonstigen Anlässen 26 Menschen das Lebenslicht ausgeblasen hatte. Es müsste denn alle Welt an ihm zum Lügner geworden sein. In diesem Augenblick erfüllte mich ein Gefühl des Stolzes, wie es wohl vor mir noch nie ein so junges Bürschchen empfunden hatte, das ausgezogen war, um fremde Länder und merkwürdige Menschen zu schauen. Er war so freundlich und artig, dass ich mich trotz seiner abstoßenden Lebensgeschichte zu ihm hingezogen fühlte. Man vermochte es nur mit Mühe zu fassen, dass diese angenehme Persönlichkeit die erbarmungslose Geißel verbrecherischen Gesindels, der Popanz und wilde Mann war, mit dem die Mütter im Gebirge ihre kleinen Kinder fürchten machten. Und noch heute wüsste ich von Slade nichts irgend Auffallendes zu berichten, als dass sein Gesicht über die Backenknochen herüber ziemlich breit war, während diese selbst niedrig standen und dass er auffallend schmale und gerade geschnittene Lippen hatte. Doch genügten diese Züge, um einen nachhaltigen Eindruck auf mich zu machen, denn so ich seither ein Gesicht mit den erwähnten besonderen Merkmalen sehe, muss ich fast immer in dem Besitzer desselben einen gefährlichen Menschen vermuten. Der Kaffee ging zur Neige. Wenigstens war nur noch eine einzige Blechtasse voll da, welche Slade eben für sich nehmen wollte, als er sah, dass ich eine leere Tasse vor mir hatte. Höflich bot er mir an, mir solche zu füllen, was ich, obwohl ich den Kaffee recht gut brauchen konnte, ebenso höflich ablehnte. Ich fürchtete, dass er an jenem Morgen vielleicht noch niemand umgebracht haben und deshalb eine Zerstreuung benötigen könnte. Allein er bestand mit fester Höflichkeit darauf, mir die Tasse vollzugießen und meinte, ich sei die ganze Nacht durchgefahren und habe es nötiger als er. Und unter diesen Worten schenkte er mir den Kaffee bis auf den letzten Tropfen ein. Dankend trank ich denselben aus. Allein er schmeckte mir nicht sonderlich, denn ich konnte immer noch nicht gewiss wissen, ob ihn seine Freigebigkeit nicht gereuen und er mich dann etwa umbringen würde, um seine Gedanken von seinem Verluste abzulenken. Es kam jedoch nichts derart vor. Als wir uns von ihm verabschiedeten, hatte er nicht mehr als 26 Bluttaten auf dem Gewissen und ich empfand eine recht angenehme Befriedigung bei dem Gedanken, dass ich durch die weise Rücksicht, die ich der Nummer 1 am Frühstückstisch hatte zuteil werden lassen, mir das Schicksal erspart hatte, Nummer 27 zu werden. Slade kam heraus an den Wagen und sah uns zu beim Wegfahren, nachdem er zuvor die Postsäcke bequemer für uns hatte packen lassen. Dann nahmen wir Abschied von ihm, mit der angenehmen Hoffnung, bald wieder etwas von ihm zu vernehmen, und waren nur begierig, in welchem Zusammenhang dies der Fall sein werde. Ende von Abschnitt 31.